Abschnitt 12 aus Psychologie der Massen von Gustave Le Bon. Übersetzt von Rudolf Eisler. Diese LibriVox-Aufnahme ist lizenzfrei und in öffentlichem Besitz. Drittes Buch. Klassifikation und Einteilung der Massenformen. Viertes Kapitel. Die Wählermassen. Die Wählermassen, das heißt die zur Wahl irgendwelcher Amtsinhaber berufenen Gesamtheiten, bilden heterogene Massen. Da sie aber nur in einer ganz bestimmten Hinsicht ihre Wirksamkeit entfalten, nämlich betreffs der Wahl zwischen mehreren Kandidaten, so lassen sich bei ihnen nur einige der vorbeschriebenen Merkmale beobachten. Besonders bekunden sie die geringe Urteilsfähigkeit, den Mangel kritischen Geistes, die Erregbarkeit, Leichtgläubigkeit und Simplizität der Massen. In ihren Entscheidungen finden sich auch der Einfluss der Führer und die Rolle der bereits angeführten Faktoren, die Behauptung, die Wiederholung, das Prestige und die Ansteckung. Sehen wir nun zu, wie sie zu gewinnen sind. Aus den am besten dazu geeigneten Verfahrensweisen wird deren Psychologie klar erhellen. Die erste Bedingung, die der Kandidat zu erfüllen hat, ist, dass er ein Prestige besitzt. Das persönliche Prestige ist nur durch das des Reichtums zu ersetzen. Das Talent und sogar das Genie ist kein Element des Erfolgs. Diese Notwendigkeit, dass der Kandidat ein Prestige, das heißt die Macht, sich ohne Diskussion durchzusetzen hat, ist wesentlicher Art. Wenn die Wähler, deren Mehrheit aus Handwerkern und Bauern besteht, so selten einen der ihrigen zum Abgeordneten wählen, so erklärt sich dies daraus, dass die ihrem Stande angehörenden Personen kein Prestige bei ihnen haben. Und wenn sie zufällig einen aus ihrer Mitte erwählen, so geschieht das meistens nur aus nebensächlichen Gründen, zum Beispiel um einem hervorragenden Mann, einem mächtigen Fabriksherrn, wegen der Abhängigkeit, in der sich der Wähler ständig von ihm befindet, entgegenzutreten und so die Illusion zu bekommen, für einen Augenblick der Herr zu sein. Aber der Besitz des Prestige genügt nicht zur Sicherung des Erfolges. Der Wähler hält darauf, dass man seinen Begierden und Eitelkeiten schmeichelt. Der Kandidat muss sich ihm gegenüber als Speichellecker erweisen und kein Bedenken tragen, ihm die fantastischsten Versprechungen zu machen. Ist er ein Arbeiter, so kann man seine Chefs nicht genug beleidigen und schmähen. Den gegnerischen Kandidaten wiederum muss man zu vernichten suchen, indem man durch Behauptungen, Wiederholungen und Ansteckung festzustellen sucht, er sei der ärgste Schuft, von dem jeder weiß, dass er mehrere Verbrechen auf dem Gewissen hat. Selbstredend darf man hierbei nichts vorbringen wollen, was einem Beweise ähnelt. Ist der Gegner ein schlechter Kenner der Massenpsychologie, so wird er sich durch Argumente zu rechtfertigen suchen, statt sich damit zu begnügen, Behauptungen mit Behauptung zu erwidern, und er wird dann keine Aussicht auf Sieg mehr haben. Das geschriebene Programm des Kandidaten darf nicht zu kategorisch sein, weil seine Gegner es ihm später entgegenhalten könnten, aber das mündliche Programm kann nicht übertrieben genug sein. Die außerordentlichen Reformen dürfen unbesorgt in Aussicht gestellt werden. Für den Augenblick erzielen diese Übertreibungen große Wirkung und für die Zukunft verpflichten sie zu nichts. Es ist in der Tat eine konstante Beobachtung, dass der Wähler sich niemals um die Erkundung dessen gekümmert hat, in welchem Ausmaße der Gewählte sein Glaubensbekenntnis, welches gutgeheißen und angeblich zur Grundlage der Wahl genommen war, erfüllt hat. Wir erkennen hier alle von uns beschriebenen Überzeugungsfaktoren wieder. Wir finden sie ebenso in der Wirkung der Wörter und Formeln, dessen mächtige Herrschaft wir bereits dargetan haben. Der Redner, der die Massen zu behandeln weiß, bringt die Massen, wozu er will. Ausdrücke wie das infame Kapital, die gemeinen Ausbeuter, der vortreffliche Arbeiter, die Sozialisierung der Vermögen und andere erzielen stets den gleichen, wenn auch schon etwas abgebrauchten Effekt. Der Kandidat aber, der eine neue Formel findet, der jeder bestimmten Bedeutung ermangelt und daher den verschiedensten Ansprüchen zu genügen vermag, erzielt unfehlbar einen Erfolg. Die blutige spanische Revolution von 1873 kam durch eines jener magischen, schillernden Wörter, das jeder nach seiner Weise deuten kann, zustande. Ein zeitgenössischer Autor hat den Ursprung derselben in denkwürdigen Ausdrücken berichtet. Zitat: Die Radikalen hatten entdeckt, eine unitarische Republik sei eine verkappte Monarchie Und ihnen zu gefallen hatten die Cortes einstimmig die föderale Republik proklamiert, ohne dass auch nur einer der Votanten hätte sagen können, was da eben votiert wurde. Aber diese Formel bezauberte alle Welt. Es war das ein Rausch, ein Delirium. Die Herrschaft der Tugend und des Glückes war soeben auf Erden begründet worden. Ein Republikaner, dessen Feind ihm den Titel eines Föderalen versagte, war dadurch wie ob eines tödlichen Schimpfwortes beleidigt. Auf den Straßen ging man aufeinander zu mit den Worten »Salut, ihr Republika Federal«. Dann stimmte man der heiligen Disziplinlosigkeit und Autonomie des Soldaten Lobeshymnen an. Was war die Föderale Republik? Die einen verstanden darunter die Emanzipation der Provinzen, der Institutionen nach dem Muster der Vereinigten Staaten oder die Dezentralisation der Verwaltung. Andere wieder dachten an die Beseitigung aller Autorität, an die nahe Eröffnung der sozialen Liquidation. Die Sozialisten aus Barcelona und Andalusien predigten die absolute Souveränität der Gemeinden und forderten, in Spanien 10.000 unabhängige, autonome Gemeinden zu bilden und zugleich die Armee und die Gendarmerie aufzuheben. Bald sah man in den südlichen Provinzen den Aufstand von Stadt zu Stadt, von Dorf zu Dorf sich ausbreiten. Sobald eine Gemeinde ihr Pronunciamiento erlassen, war ihre erste Sorge, den Telegrafen und die Eisenbahnen zu zerstören, um alle Verbindungen mit der Umgebung und mit Madrid aufzuheben. Keinen elenden Flecken gab es, der nicht selbstständig sein wollte. Der Föderalismus hatte einem brutalen, mordbrennerischen und mörderischen Kantonialismus Platz gemacht und überall feierte man blutige Saturnalien. Zitat Ende. Um den Einfluss, den logische Darlegungen auf den Geist der Wähler auszuüben vermögen, zu überschätzen, müsste man niemals den Bericht über eine Wählerversammlung gelesen haben. Man tauscht hier Behauptungen, Invektiven, manchmal auch Püffe aus, aber niemals Gründe. Es herrscht nur dann einen Moment Ruhe, wenn ein bedächtigerer Teilnehmer an den Kandidaten eine jener kitzlichen Fragen richtet, die die Zuhörerschaft sehr belustigt. Die Zufriedenheit der Gegner dauert aber nicht lange, denn die Stimme des Vorredners wird bald von dem Geheule seiner Gegner übertönt. Als Typus öffentlicher Versammlungen lassen sich folgende aus hunderten ähnlichen, herausgegriffener und den Tagesblättern entnommene Berichte ansehen. Zitat: Nachdem ein Organisator die Anwesenden ersucht hatte, einen Vorsitzenden zu wählen, brach der Sturm aus. Die Anarchisten stürzten vor, um sich des Rednerpultes im Sturm zu bemächtigen. Die Sozialisten verteidigen ihn energisch. Man stößt einander, schimpft sich gegenseitig Spion, Bestochener und dergleichen. Ein Bürger zieht sich mit einem blauen Auge zurück. Zitat: Endlich ist das Pult mitten im Tumult schlecht und recht aufgestellt. Und die Tribüne verbleibt dem Genossen X. Der Redner lässt eine Salve gegen die Sozialisten los, die ihn unterbrechen und schreien: Trottel, Bandit, Kanaille und so weiter. Genosse X beantwortet diese Schimpfnamen durch Darlegung einer Theorie, wonach die Sozialisten Idioten oder Possenreißer sind. Zitat: Die alemannische Partei hat gestern Abend im Saale der Kaufmannschaft in der Faubourg du Temple Straße eine große Versammlung zur Arbeiterfeier am 1. Mai einberufen. Das Losungswort lautete Stille und Ruhe. Zitat Ende. Zitat: Genosse G. behandelt die Sozialisten als Trotteln und Schwindler. Darauf kommen Redner und Zuhörer ins Schimpfen und ins Handgemenge. Stühle, Bänke, Tische treten ins Spiel und so weiter. Zitat Ende. Glaube man ja nicht, diese Art der Diskussion sei nur einer bestimmten Klasse von Wählern eigen und von deren sozialen Stellung abhängig. In jeder beliebigen Versammlung, bestehe sie auch nur aus akademisch Gebildeten, nimmt die Diskussion leicht dieselben Formen an. Ich habe dargetan, dass in der Masse die Menschen zur geistigen Gleichwerdung neigen, was jederzeit zu erhärten ist. Als Beispiel diene folgender Auszug aus einem Berichte über eine ausschließlich aus Studenten bestehende Versammlung. Zitat: Je weiter der Abend vorschritt, desto heftiger wurde der Tumult. Ich glaube nicht, dass irgendein Redner zwei Phrasen ohne Unterbrechung vorbringen konnte. Jeden Augenblick ertönten Schreie von einer oder der anderen oder von allen Stellen zugleich. Es wurde applaudiert, gepfiffen. Erregte Diskussionen entspannten sich zwischen verschiedenen Zuhörern, Stöcke wurden drohend geschwungen, der Boden ward im Takte geklopft, den Unterbrechern rief man zu: Hinaus, auf die Tribüne. Zitat Ende. Zitat: Herr C. überschüttete die Vereinigung mit Beiwörtern wie hassenswert, feig, ungeheuer, gemein, käuflich, rachsüchtig, und erklärt, er wolle sie vernichten und so weiter. Zitat Ende. Es könnte die Frage aufgeworfen werden, wie unter solchen Bedingungen sich die Meinung eines Wählers bilden kann. Aber eine solche Frage würde von einem befremdlichen Wahne betreffs der Freiheit, deren sich eine Gesamtheit erfreut, zeugen. Die Massen haben nur eingeflößte, niemals überlegte Urteile. In unserem Falle liegen die Meinungen und Abstimmungen der Wähler in den Händen der Wahlkomitees, deren Führer oft irgendwelche Weinhändler sind, die auf die bei ihnen Kredit genießenden Arbeiter einen großen Einfluss ausüben. Wissen Sie, was ein Wahlkomitee ist? Schreibt einer der eifrigsten Verteidiger der gegenwärtigen Demokratie, Scherer. Ganz einfach der Schlussstein zu unseren Institutionen, das Hauptstück der politischen Maschinerie. Frankreich wird heute von den Komitees regiert. Fußnote: Die Komitees, mögen sie nun Clubs, Syndikate oder wie immer heißen, stellen vielleicht die ernsteste Gefahr der Massengewalt dar. Sie bedeuten in der Tat die unpersönlichste und daher drückendste Form der Tyrannei. Die Leiter der Komitees, welche im Namen einer Gesamtheit zu sprechen und zu handeln scheinen, sind aller Verantwortlichkeit enthoben und dürfen sich alles erlauben. Der grausamste Tyrann hätte niemals die von den Revolutionsausschüssen angeordneten Proskriptionen auch nur zu träumen gewagt. Sie hatten, sagt Barat, den Konvent dezimiert und regelrecht zugeschnitten. Solange er in ihrem Namen sprechen konnte, war Robespierre absoluter Herr. An dem Tage, wo der schreckliche Diktator sich von ihnen selbstsüchtig trennte, war er verloren. Herrschaft der Massen heißt Herrschaft des Komitees, das heißt der Leiter. Man kann sich keinen härteren Despotismus vorstellen. Ende der Fußnote. Es ist denn auch nicht allzu schwer, sie zu beeinflussen, wenn nur der Kandidat annehmbar ist und über genügende Mittel verfügt. Nach den Geständnissen der Geldgeber genügten 3 Millionen zur Erlangung der vierfachen Wahl Boulangers. Dies ist die Psychologie der Wählermassen. Sie ist dieselbe wie die der anderen Massen, weder besser noch schlechter. Ich will dann auch aus dem Vorstehenden nichts gegen das allgemeine Stimmrecht ins Treffen führen. Hätte ich über dessen Schicksal zu entscheiden, so würde ich es, so wie es ist, erhalten, und zwar aus praktischen Gründen, die eben aus unserer psychologischen Untersuchung sich ergeben und die ich demgemäß darlegen werde. Ohne Zweifel sind die Unzuträglichkeiten des allgemeinen Stimmrechts zu sehr in die Augen fallend, als dass man sie verkennen könnte. Es ist nicht zu bestreiten, dass die Zivilisationen das Werk einer kleinen Minderheit überlegener Geister waren, welche die Spitze einer Pyramide bilden, deren Stufen sich in dem Maße verbreitern, als der geistige Wert abnimmt, und welche die tiefen Schichten eines Volkes darstellen. Wahrlich, die Größe einer Kultur kann nicht von der Wahl untergeordneter Elemente, die nichts als die Anzahl repräsentieren, abhängen. Auch sind ohne Zweifel die Wahlstimmen der Massen oft sehr gefährlich. Sie haben uns bereits einige Invasionen gekostet, und mit dem Triumphe des Sozialismus werden uns die Einfälle der Volkssouveränität gewiss noch viel teurer zu stehen kommen. Aber diese in der Theorie vortrefflichen Einwände büßen für die Praxis jede Kraft ein, wenn man sich der unüberwindlichen Macht der zu Dogmen gewordenen Ideen erinnert. Das Dogma der Massensouveränität ist vom philosophischen Standpunkte ebenso wenig zu verfechten wie die religiösen Dogmen des Mittelalters, aber es ist heute im absoluten Besitze der Macht. Daher ist es ebenso unangreifbar, als es einst unsere religiösen Ideen waren. Man denke sich einen modernen Freidenker, vermöge einer magischen Gewalt mitten ins Mittelalter versetzt. Glaubt man, er würde, nachdem er die souveräne Macht der damals herrschenden religiösen Ideen erkannt hätte, ihre Bestreitung versucht haben? Hätte er, wenn er in die Hände eines Richters gefallen wäre, der ihm unter der Anschuldigung, einen Pakt mit dem Teufel geschlossen zu haben, verbrennen wollte, daran gedacht, die Existenz des Teufels und des Hexensabbats zu bestreiten? Gegenüber den Überzeugungen der Massen gibt es ebenso wenig eine Diskussion wie gegenüber einem Zyklon. Das Dogma des allgemeinen Stimmrechts hat heute die Macht, die einst die Ideen des Christentums besaßen. Redner und Schriftsteller sprechen darüber mit einer Achtung und Schmeichelei, die ein Ludwig der 14. nicht erfahren hat. Hinsichtlich seiner muss man sich also so wie hinsichtlich aller religiösen Dogmen verhalten. Die Zeit allein wirkt auf sie. Es wäre übrigens umso nutzloser, dieses Dogma erschüttern zu wollen, als es sichtliche Gründe für sich hat. In Zeiten der Gleichheit, bemerkt Tocqueville treffend, Zitat, haben die Menschen wegen ihrer Ähnlichkeit kein Zutrauen zueinander. Dieselbe Ähnlichkeit aber lässt sie dem Urteil der Allgemeinheit fast unbeschränkt vertrauen. Denn es gilt ihnen als unwahrscheinlich, dass, da alle die gleiche Einsicht besitzen, die Wahrheit nicht auf der Seite der größten Anzahl zu finden sein soll. Zitat Ende. Darf man nun annehmen, die Abstimmungen der Massen würde durch die Beschränkung des Wahlrechts, wenn man will, auf die Fähigen, eine Besserung erfahren? Ich kann darin nicht einen Augenblick glauben, und zwar aus den Gründen, die in der geistigen Inferiorität aller wie immer zusammengesetzten Gesamtheiten liegen. In der Masse gleichen sich die Menschen stets einander an, und die Abstimmung von 40 Akademikern über allgemeine Fragen ist nicht besser als jene von 40 Wasserträgern. Ich bin ganz und gar überzeugt, dass keine der dem allgemeinen Wahlrecht so vorgehaltenen Abstimmungen wie etwa die Erneuerung des Kaisertums anders ausgefallen wären, wären die Abstimmenden ausschließlich aus dem Kreise der Gelehrten und Literaten entnommen worden. Nicht durch die Kenntnis des Griechischen oder der Mathematik, nicht weil er Architekt, Tierarzt, Arzt oder Advokat ist, erwirbt jemand besondere Einsichten betreffs der sozialen Fragen. Alle unsere Nationalökonomen sind gelehrte Leute, meist Professoren und Akademiker. Gibt es nun ein einziges allgemeines Problem, wie der Protektionismus, der Bimetallismus und so weiter, betreffs dessen sie übereinzustimmen vermochten? Das kommt daher, dass ihre Wissenschaft nur eine sehr geminderte Form der allgemeinen Unwissenheit ist. Angesichts der sozialen Probleme, in denen so viele Unbekannte stecken, gleichen einander alle Unwissenheiten. Wenn nun die mit Wissenschaft vollgepfropften Leute für sich allein einen Wahlkörper bildeten, so wären ihre Abstimmungen nicht besser als die von heutzutage. Sie würden sich hauptsächlich durch ihre Gefühle und ihren Korpsgeist leiten lassen. Wir hätten um keine Schwierigkeit weniger und nur noch sicherlich die harte Tyrannei der Kaste dazu. Beschränkt oder allgemein, in einem republikanischen oder monarchischen Staate, in Frankreich, Belgien, Griechenland, Portugal oder Spanien herrschend, ist die Abstimmung der Massen überall ähnlich und oft bringt sie die unbewussten Ansprüche und Bedürfnisse der Rasse zum Ausdruck. Der Durchschnitt der Gewählten in jedem Lande stellt die Durchschnittsseele der Rasse dar, die von einer Generation zur anderen so ziemlich die gleiche bleibt. Und so kommen wir noch einmal auf den von uns so oft vorgefundenen Grundbegriff der Rasse zurück, sowie auf jenen anderen, aus dem ersteren sich herleitenden Gedanken, dass im Völkerleben die Institutionen und Regierungen nur eine unwesentliche Rolle spielen. Die Völker werden der Hauptsache nach durch ihre Rassenseele, das heißt durch die Residuen der Vorfahren, deren Summe diese Seele bildet, geleitet. Die Rasse und das Getriebe der täglichen Bedürfnisse, das sind die geheimnisvollen Herren, die unsere Geschicke leiten. Ende von Abschnitt 12, gelesen von Jessi, Dessau-Roßlau im Dezember 2024.